Die finden das alle faszinierend, was? Faszinierend, sie nicht. Ich könnte darauf verzichten. Nein, faszinierend. Die kleinen Häuser alle, starr und geduckt wie Kaninchen vor der Schlange. Und drinnen, blass und bleich, die ambulanten Patienten des Todes. Diese Stadt ist krank. Ich habe einmal etwas Ähnliches erlebt in einer kleinen Stadt in Florida, die einen Hurricane erwartete. Ich glaube, ich mache mich auf die Sorgen. Williams, ehe Sie gehen. Ja? Dann möchte ich Sie noch was fragen. Wenden Sie sich an meinen Anwalt. Kannten Sie in Ihrer Armeezeit Francis Lennox? Ich habe viele gekannt. Die können Sie alle für sich behalten, außer Francis Lennox. Na komm schon, Mann, zier dich nicht wie eine Jungfrau. Na ja, ich habe ihn gekannt. Gut? Ja, gut genug. Was ist mit ihm passiert? Er ist umgekommen. Wie? Was kümmert Sie das? Wie ist er umgekommen, Williams? Wie ist Francis Lennox umgekommen? Da fällt uns jemand ins Haus. Ein Mädchen. Sie ist... Lindy?